Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, unter den Krimi-Freunden hat es sich wohl schon herumgesprochen. Im Programm von Deutschlandradio Kultur wollen wir Sie künftig am Montagabend um 21.33 Uhr mit spannenden, aufregenden, vergnüglichen und manchmal auch harten Kriminalgeschichten unterhalten. Unser Vorschlag: Künftig richten Sie es sich am Montagabend so ein, wie es der Philosoph Ernst Bloch in seinem Essay »Philosophische Ansicht des Detektivromans« beschreibt. Die Lage ist doch zu gemütlich, in der Detektivgeschichten am liebsten genossen werden. Im bequemen Sessel mit Tee, Rum und Tabak, persönlich gut gesichert und ruhevoll in gefährliche Dinge vertieft. Oder Sie hören schon im Bett. Wir wollen dafür sorgen, dass Sie nicht einschlafen. Und da gibt es dann auch gleich eine Hörspielpremiere auf unserem neuen Sendeplatz. Der Held unserer skurrilen und witzig-turbulenten Krimikomödie heißt Bob, ist professioneller Schädlingsbekämpfer und hat so manche Bewährungsprobe zu bestehen. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bob Dylan, Dylan mit I und Doppel-L, knock, knock, knocking on heaven's door, machte eine lange und oft demütigende Kindheit durch. Knock, knock, knocking on heaven's door. Natürlich hatten seine Eltern aus Liebe gehandelt. Vielleicht verdankte er dem albernen Namen ja sogar sein widerstandsfähiges Naturell. Aber manchmal fragte er sich doch, warum er einen so mörderischen Beruf ergriffen hatte. Wenn es nach mir ginge, würde die anders sterben. Seit seines Entomologiestudiums träumte Bob Dylan von der Züchtung der perfekten Mordwanze, die mit grausamer Effizienz Kakerlaken und anderes Ungeziefer tötet. Aber weil seine voll biologische Methode der Schädlingsvernichtung noch nicht ausgereift war, trug er immer noch die Uniform der New Yorker Firma Käfer-X. Verdammt nochmal, Dylan! Auf was wartest du? Rein damit! Nein, ich kann's nicht. Was nein? Ich kann's nicht mehr verantworten, das Parathion dreimal so hoch zu dosieren. Das ist gefährlich. Es gelangt in die Nahrungskette. Scheiß auf dich und die Nahrungskette, Mr. Greenpeace. Du hast hier einen verdammten Job zu erledigen. Du hast recht. Ich habe etwas zu erledigen. Statt in das Loch in der Wand rammte Bob den Sprühstab in die Nase seines Vorgesetzten. Ich werde einen Brief an die Umweltschutzbehörde schreiben, mit Kopie an die Lebensmittelkontrolle, die Gewerbeaufsicht und vielleicht sogar ans Justizministerium. Wenn es dir um eine Gehaltserhöhung geht, darüber können wir reden. Zu spät zum drüber reden. Ich kündige. Dylan, du Arschloch, du bist gefeuert. Der Kammerjäger von Bill Fitzhugh. Hörspielbearbeitung Irene Schuck. Tut mir leid. Manchmal wünschte sich Klaus, er wäre doch Anwalt geworden. Sein Leben war zu einer Endlosschleife von abgedroschenen Attentatsszenen verkommen. Kürzlich hatte er sogar erwogen, die Waffe gegen sich selbst zu richten. Vorsichtig blickte er sich auf dem Hochhausdach um. Ein Wachposten tot. Kein zweiter in Sicht. Und jetzt näherte sich die Parade. Die Bevölkerung des kleinen afrikanischen Landes jubelte ihrem Tyrannen zu. Einem geldgierigen Psychopathen, der Tausende hatte hinrichten lassen, nachdem er auf CNN den Ausdruck ethnische Säuberungspolitik gehört hätte. Der Mann hat ohne Zweifel den Tod verdient. Und nur das zählte für die Nummer 1 der weltbesten Profikiller. Also dann. Bob, bist du das? So früh heute? Ja, Liebling. Bob und Mary waren ein zweites Kind und einen ersten Hund von der vorbildlichen amerikanischen Durchschnittsfamilie entfernt. Sie bewohnten sogar ein Haus in Queens, auch wenn sie sich das seit Marys Kündigung gar nicht mehr leisten konnten. Nur Bobs Arbeitszimmer passte nicht ins Bild. Guten Tag, meine Schönen. Es enthielt Dutzende von Insektarien, Käfer, Termiten und Kakerlaken, die den 8 verschiedenen Sorten von Raub- und Mörderwanzen als schmackhafte Leckerbissen dienten. Und weil es für Bob keine lieblicheren Klänge gab, hatte er ein Insektarium mit Grillen bevölkert. I want you. I want you. Was ihn jetzt noch von seiner Bestimmung abhielt, war eine gestresste Kellnerin mit einem ungenutzten Diplom in Betriebswirtschaft. Warum versteckst du dich vor mir? Mary, ich habe eine tolle Neuigkeit. Ich bin gefeuert worden. Du bist was? Naja, genau genommen habe ich gekündigt. Aber eine Sekunde später hat Rick mich gefeuert. Sag mir das. Das Timing ist ideal. Jeder macht sich heute Sorgen um die Umwelt. Und fast niemand mag Kakerlaken und Termiten. Zähl diese Tatsachen zusammen und was erscheint vor deinem geistigen Auge? Oh nein! Bobs voll biologische Schädlingsvernichtung. Nicht schon wieder! Es gibt wirklich keinen besseren Zeitpunkt dafür. Du weißt, dass wir uns das nicht leisten können. Wir sind mit der Miete im Rückstand. Das Einzige, was wir noch nicht verkauft haben, ist der Anhänger deiner Großmutter. Und ich schwöre dir, den wird Katie eines Tages ihrer Tochter vererben. Wenn weiter Unmengen von Parathion versprüht werden, wird Katie gar nichts vererben, weil ihre Gebärmutter nämlich wie eine Pflaume schrumpft. Bob! Wollen Sie nicht nachzählen? Ich glaube nicht, dass Sie dumm genug sind, mich übers Ohr zu hauen. Warten Sie. Ich habe noch einen Job für Sie. Jean, die Unterlagen. Bitte. Reto Uweiler. Ihm gehören die Amaron-Werke. Seine liebevolle Familie wünscht, dass er in den Ruhestand geht. Ich passe. Monsieur, das Honorar von $225,000 könnte helfen, Ihre Spielschulden zu begleichen. Suchen Sie sich einen anderen. Eine gierige Familie ist kein Grund zum Töten. Und Sie, Marcel, werden länger leben, wenn Sie bedenken, dass meine Spielschulden Sie nichts angehen. Super. Vraiment super. Soll ich Chantal anrufen? Diese Deutschen, immer mit ihrer Moral. Sprich nicht so über die Gebärmutter deiner Tochter. Ich sehe nur den Tatsachen ins Auge. Wie lange wirst du brauchen? Schwer zu sagen. Es stehen noch ein paar Kreuzungen an und dann, wenn ich einen bereitwilligen Hauseigentümer finde, der ein paar verseuchte Gebäude hat. 6 Monate? Ich gebe dir 2. Und sieh zu, wie du nebenbei Geld verdienst. Ich habe es satt, von der Hand in den Mund zu leben. Mary, ich liebe dich. Das möchte ich dir auch raten. Hast du Chantal gesagt, dass es ein Auftrag last minute ist? Nichts zu machen. Sie ist ausgebucht. Ach, mon Dieu. So kann ich nicht arbeiten. Was ist mit diesem neuen Amerikaner? Dem Cowboy? Ach, dem fehlt es an Raffinesse. Und ich wäre dir dankbar, wenn du den Nigerianer gar nicht erst erwähnst. 2 Meter und schwarze Kohle. Würde er in der Schweiz wohl etwas auffallen? Na, wir werden eine Annonce aufgeben müssen. Welcher Text? Erfahrener Sterbebegleiter gesucht? Non, mais non, un peu plus original que ça. Professioneller Schädlingsvernichter, 15 Jahre Berufserfahrung, jetzt mit neuem tödlichen Konzept. Solche Handzettel kosten nicht viel und sprechen jeden an. Wie heißen diese Viecher? Mordwanzen von der Familie Redovide. Ganz gemeine Dreckskerle. Wenn es funktioniert, dann habe ich meinen eigenen Kombi mit einer Plastikwanze obendrauf. Wenn. Sie hat Mary versprochen, nebenbei zu arbeiten. Sie war ziemlich sauer wegen der Kündigung. Verstehe ich. Herr Freddy, ist das die Sonntagszeitung? Ich finde, du hättest bleiben sollen. Mir gefällt's bei KHX. Das glaube ich nicht. Ja. Professioneller Schädlingsvernichter umgehend gesucht. Akutes Schädlingsproblem. $50,000 an einem Wochenende. Bewerbungen an schädlingsvernichter@bluewind.com. $50,000. Boah. Was glaubst du, was das für ein Problem ist? Ratten? Müssen aber verdammt große Ratten sein. CH ist doch die Schweiz, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass die Schweiz ein Rattenproblem hat. Wahrscheinlich dieser ganze Schweizer Käse, der tonnenweise einfach so rumliegt. Hier, mach mal ein Foto von mir. Mensch, nicht schielen. Hm? Bob nahm sein Frühstück im Arbeitszimmer zu sich. Vor sich einen Kasten mit 3 Dutzend Dornenmordwanzen. Jetzt reicht's. Es war schon zum 3. Mal an diesem Morgen, dass ihn Pratt, ihr Vermieter, von der Arbeit abhielt. Das war nicht Pratt. Bob kniff in der grellen Sonne die Augen zusammen, was eine Art Clint Eastwood-Effekt ergab. Robert Dillon? Ja. Der professionelle Schädlingsvernichter? Richtig. Wir haben Ihre, wie soll ich sagen, Bewerbung erhalten. Darf ich eintreten? Ja. Bob war verwirrt. Alle Firmen, die er angeschrieben hatte, hatten ihm doch mitgeteilt, er solle sich verpissen mit seiner Schnapsidee. Eine sehr gründliche Tarnung. Genauso geschmacklos stellte sich Marcel ein amerikanisches Heim der unteren Mittelschicht vor. Danke. Bob hatte keine Ahnung, was der Herr mit dem teuren Anzug meinte. Wir haben also Ihre Antwort auf unsere Annonce erhalten. Oh, dann sind Sie dieser Schweizer mit dem Rattenproblem. Mit dem Rattenproblem? Nicht? Nee, ich habe nur angenommen, dass es Ratten sind. Egal. Ihr französischer Akzent hat mich wohl etwas verwirrt. Dabei ist Frankreich ja ziemlich nah an der Schweiz, oder? Oui, exactement. Offensichtlich war der Schädlingsvernichter extrem vorsichtig. Deshalb redete er so verschlüsselt. Nun, Sie sind bei der richtigen Adresse gelandet. Meine Methode ist gründlich erprobt. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Bob holte ein Blatt Papier aus seinem Arbeitszimmer. Eine Beschreibung der Dornenmordwanze, deren glänzender Chitinpanzer mit 8 nadelspitzen Dornen bedeckt war. Ah, superb. Damit war für Marcel die Sache klar. Schwarz auf weiß stand da das Wort Mord, ohne dass sich der Mann eindeutig als käuflicher Killer zu erkennen gab. Sie wollen sicher ein paar Dinge erklärt bekommen. Oui, wir haben uns gefragt, wieso wir noch nichts von Ihnen gehört haben. Naja, in den letzten Jahren habe ich ausschließlich für diese Firma gearbeitet. Ah, die Firma. Très bien. Und Sie haben die Firma verlassen, weil... Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit bezüglich der Firmenstrategie. Nein. Was kann ich für Sie tun? Alors, voilà. Tout est là. Was ist das? In der Mappe befanden sich ein Foto und ein paar biografische Daten über einen Mann namens Reto Huweiler. Irgendetwas stimmte nicht. Aber was? Ist das der Typ mit dem Schädlingsproblem? No, er ist das Problem. Ich verstehe nicht. Monsieur Huweiler ist Ihr Schädling. Der vernichtet werden soll. Voilà, c'est ça. Bob hatte jetzt aufrichtig Angst. Und Marcel war gründlich entsetzt. Dieser Mann war anders als seine sonstigen Geschäftspartner. Übernehmen Sie den Job? Was? Nein, danke. Das Honorar ist $50,000. Das ist nicht meine Richtung. Ein Augenblick war Marcel verwirrt, bis er begriff, dass Bob verhandelte. Ich bin berechtigt, bis 100.000 zu gehen. Aber es muss aussehen wie ein Unfall. Hören Sie, wenn es sich nicht mit Malathion, Diazonon oder Combat töten lässt, töte ich es nicht. Na, comme vous voulez, egal welche Methode, solange es wie ein Unfall aussieht. Nein, hören Sie, ich töte nur Ungeziefer. Ja, natürlich nur Ungeziefer. Sie sollten jetzt lieber gehen. Aber wenn es Ihnen Ihren Terminplan passt, besser früher als später. Es war der weiße Ferrari von Reto Huweiler, der nur 3 Tage später auf einer kurvenreichen Alpenstraße gegen eine Felswand prallte. Huweiler liebte es, beim Autofahren ein wenig zu dirigieren. Verdis Requiem war eine Herausforderung gewesen. Hey, haben Sie was für diesen Saft, sagte Hillen? Ich bin sein scheiß Vermieter. Der Fahrer von UPS hatte ein kleines Päckchen aus der Schweiz für Bob Dylan. Und weil niemand zu Hause war, gab er es dem hässlichen Gnom von gegenüber, auch wenn der eindeutig durchgeknallt war. Sehen Sie sich die Augen an. Die verraten immer den Killer. Für mich sieht der Mann eher betrunken aus. Naja, Sie sind noch neu hier. 2 Herren in dunklen Anzügen beugten sich über das Foto, das Bob in Freddys Bar zeigte. Besorgen Sie mal alles über diesen Dylan. Der Huweiler-Mord war erstklassige Arbeit. Kann gut sein, dass wir den Mann auf die Liste der Top 10 setzen müssen. Agent Wolf stand kurz vor der Pensionierung und wollte noch einen großen Coup landen. Wenn dieser neue Killer so gut war, wie die Gerüchte vermuten ließen, dann musste er versuchen, ihn in die Firma zu holen. Die CIA war auf gute Männer angewiesen. Ich habe $24 vom Keks zu verkaufen. Würde das Daddy helfen, sein Unternehmen zu starten? Liebling, das Geld gehört einer Pfadfindergruppe. Dein Daddy... Überraschung! Daddy! Was hast du? Warum so angespannt? Wundert dich das? Mein Mann ist arbeitslos, ich verdiene $3 die Stunde plus Trinkgeld. In einer Stadt mit lausigen 6% Trinkgeldgeber. Würde es dir helfen, zu wissen, dass ich einen Job habe? Du hast was? Mr. Silverstein, der Immobilienkönig. Ich habe ihn endlich ans Telefon bekommen. Und er hat dir... Naja, er verlangt eine Präsentation. Aber erinnerst du dich noch an das französische Restaurant mit dem Kakerlakenproblem? Da, da, da, da. Wie viel? $500. Geil. Kaufen wir jetzt einen Flachbildfernseher? Liebling, das ist wunderbar. Das müssen wir feiern. Erstmal muss ich das Ungeziefer beseitigen. Versprich mir, dass du nicht mehr daran denkst, deine Mordwanzen auszuprobieren. Versprich mir, dass du dieses Mal noch Gift verwendest. Jede Menge Gift. Wir brauchen das Geld. Ja, klar, Schatz, versprochen. Den nächsten Tag verbrachte Bob damit, seine Hybriden der Rasse 0, eine Kreuzung von Dornenmordwanze und Fadenbeinwanze, in die Wandzwischenräume des Bistro einzuführen, während er von seiner glorreichen Zukunft träumte. Eine Kakerlake auf dem Salatblatt. Ich glaube, wir sollten das positiv sehen. Hast du den Verstand verloren? Ich habe dir gesagt, du sollst Gift verwenden. Ich weiß, aber... Du hast es mir versprochen. Ich schwöre dir, ich dachte, es würde funktionieren. Du hast mich angelogen. Liebling, ich hatte einen Grund dafür. Katie, pack deine Sachen, wir ziehen zu Oma. Zu Oma? Das kannst du nicht tun. Oh doch. Dort kriegt Katie wenigstens was zu essen. Ich hab gar keinen Hunger. Hast du wohl. Liebling, bitte, geh nicht weg. Highschool-Zeugnis, Führerschein, Heiratsurkunde, alles da. Das ist die beste Tarnung, die ich je gesehen habe. Diese Einfaltspinsel beim Zeugenschutz kriegen das nicht annähernd so hin. Aber sich Bob Dylan zu nennen, nicht gerade eine Glanzleistung? Da bin ich anderer Meinung. Einen so auffälligen Namen zu wählen, der nur Gelächter hervorruft, das zeugt von äußerster Souveränität. Sie nutzloser Saftsack. Mr. Sie denken wohl, ich mach Witze wegen der Miete, was? Aber ich... Ich hab da drüben scheiß Päckchen von UPS mit Ihrem Namen drauf. Das kriegen Sie erst, wenn ich Geld gesehen habe. Behalten Sie es. Das ist sicher mein Lottogewinn. Nach Marys und Katies Weggang veränderte sich Bobs Leben dramatisch. An manchen Tagen verbrachte er 18 Stunden mit seinen Wanzen. Und dann war es soweit. Mr. Silverstein, darf ich vorstellen? Die Mordwanze. Wie bitte? Das ist meine Rasse 1. Passen Sie auf. Für die Präsentation bei New Yorks Immobilienkönig hatte Bob ein Insektarium mit einem Puppenhaus gebaut. Jetzt kam eine Kakerlake aus einem der winzigen Schränke gekrochen. Sofort stürzte sich die Killerwanze darauf, packte sie mit ihren mächtigen Vorderbeinen, rammte ihr den spitzen Rüssel in den weichen Bauch und pumpte sie mit Verdauungsenzymen voll. Ein grausiges Spektakel. Das soll also heißen, Sie wollen in meinen Gebäuden noch mehr Ungeziefer loslassen? Na ja... Sie haben Chuzpe, mein Junge. Mit einem Plan, der so mit Schugge ist, zu mir zu kommen. 1970 gab es 224 Arten von pestizidresistenten Insekten. Bis zum Jahr 2000 hat sich diese Zahl verdreifacht. Je resistenter die Insekten werden, desto giftiger machen wir die Pestizide und desto mehr vergiften wir die Erde. Soll heißen, Ihre Mordwanze ist die einzige vernünftige Lösung des Problems. Genau. Ich habe 8 verschiedene Arten miteinander gekreuzt. Ich habe 4 Hybridrassen, die so gezüchtet sind, dass sie weder Wirbeltiere fressen noch Lebensmittel. Aber ich weiß noch nicht, welche Rasse die perfekte Tötungsmaschine ist. Was ich also brauche, sind... Verseuchte Gebäude. Ja. Na gut. Sie können Ihre Mordwanzennummer ausprobieren. Mr. Silver... Kosten darf es mich allerdings nichts. Wenn es nicht funktioniert, Ihr Problem. Wenn es funktioniert, dann bekomme ich eine Lizenz auf die Sache. Abgemacht? Ja. Ja? Würden Sie bitte in den Wagen steigen? Wieso? Ich steig nie zu fremden Männern ins Auto. Ich bin Staatsbeamter. Bitte, Mr. Dillon. Verhaften Sie mich, wenn ich's nicht tue. Das wäre das Mindeste. Sehr witzig. Sie sind also Bob Dylan. Richtig. Und wer zum Teufel sind Sie? Mike Wolf, CIA. Ah, deshalb die Sonnenbrillen. Die bezahlt der Staat, oder? Sie werden uns schon glauben müssen, Mr. Dillon. Schädlingsvernichtung. Eine schöne Tarnung haben Sie. Danke. Von irgendwas muss man ja leben. Wir waren sehr beeindruckt, wie Sie den Huweiler-Auftrag erledigt haben. Huweiler? Ja. Ich kenne niemanden, der so heißt. Natürlich nicht. Hören Sie, ich spreche ganz offen mit Ihnen. Wir möchten, dass Sie uns einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ihnen? Sie machen Witze. Wir sind die CIA, Mr. Dillon. Wir machen niemals Witze. Okay. Es ist eher ein Auftrag. Moment mal. Haben Sie zufällig einen von meinen Handzetteln in die Finger gekriegt? Wenn Sie wollen, dass ich irgendeine Verseuchung in Ihrer Zentrale bekämpfe, kein Problem. Herrlich. Nein, es geht um Ronaldo Rivera. Wie Sie vermutlich wissen, kontrolliert er das größte Kokainkartell der Welt. Wenn Sie das sagen? Vor kurzem hat Ronaldo die Zahlungen an diverse Förderer eingestellt. Und jetzt muss er erledigt werden. Jetzt verstehe ich. Keine Ahnung warum, aber ihr scheint auch zu glauben, ich sei ein Killer. Ich habe in meinem Leben noch nie jemand getötet. Selbstverständlich. Nein, wirklich, ich töte nur Ungeziefer. Vollkommen klar. Hören Sie, ich werde Ihnen das Gleiche sagen, was ich diesem Marcel gesagt habe. Marcel? Ich bin nicht interessiert. Das Honorar beträgt 100.000. Rede ich vielleicht Chinesisch? Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Schon kapiert. Riviera es muy mucho rata. Also, 500.000. Sie hören mir nicht zu. Hören Sie, ich bin ein ganz normaler Typ, der in Queens lebt, Frau und Kind hat und null Interesse an Ihrem muy mucho rata. Okay, 1 Million. Aber höher darf ich nicht gehen. Mann. Warum setzen Sie mich nicht einfach hier ab? Großartig. Wir sind uns einig. Sollte was schiefgehen, werden wir natürlich abstreiten, etwas mit Ihnen zu tun zu haben. Vollkommen klar. Was ist denn so komisch, Hermanito, hä? Anscheinend sind deine amerikanischen Amigos sauer, dass du deine Zahlungen eingestellt hast. Die CIA hat jemand auf dich angesetzt. Nennt sich Schädlingsvernichter. Mira ist der Foto. Ay, Jesus. Ich sehe Tod in den Augen dieses Mannes. Es ist la muerte. Entspann dich. Du ziehst dir so viel von den Zeugern, dass du schon paranoid wirst. Ja, paranoid? Ich bin nicht paranoid. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Wovor hast du Angst, Ronaldo? Hä? Dieser Pendejo-Cowboy kommt nicht weiter als bis zum Tor. Miguelito. Das quieres meine Organisation, comprendes? No lo olvides jamás en tu vida, pendejo. Der Kerl sieht aus wie aus einem Comicheft. Das Foto, das Bob betrunken in Freddys Bar zeigte, war als schlechte Faxkopie inzwischen auch bei Klaus gelandet, der ein Haus im Saronischen Golf besaß. Es ist unmöglich, Rivera zu töten. Niemand mit einem Gramm Intelligenz würde den Job annehmen. Und wenn der Mann wirklich so gut ist und mir die besten Aufträge wegschnappt? Sie wird mich zwangspensionieren. Wenn ich meine Schulden nicht bezahlen kann. Vielleicht genau das, was ich will. Endlich Ruhe, Frieden. Die Platte hängt. Merkt ihr Knallköpfe das nicht? Verdammt, wer ist dieser Kerl überhaupt? Hallo? Ah, Mr. Silverstein. Ja. Ich habe das Gebäude gefunden. Auch den ehemaligen Lieferanteneingang. Da ist nur ein Baugerüst davor. Alles, wie Sie gesagt haben. Die Mordwanzen? Nein, ich bin noch dabei, den ersten Schwung zu platzieren. Es war nach Mitternacht, als der ganz in Schwarz gekleidete Mann mit der Skimütze auf Ronaldos Balkon auftauchte. Seltsamerweise zog er einen Haken hervor, befestigte ihn am Geländer und warf das Seil nach unten auf den Boden. Dann kletterte er durch ein Fenster in Ronaldos Schlafzimmer. Madre Dios. No. No. No, por favor. Zwei schallgedämpfte Schüsse, ein toter Drogenbaron. Der Mann in Schwarz schlüpfte auf den Flur hinaus und verschwand in Miguels Zimmer. Das Gelände absperren. Hier ist irgendwo ein Attentäter. Jemand hat meine Brüder erschossen. Und den Arzt. Innerhalb von Sekunden erschienen mehr als 20 Sicherheitskräfte. Die ganze Nacht bellten die Hunde in Menschenjagdfieber. Am nächsten Tag gab Miguel der Presse eine Erklärung ab. Auf dem Totenbett hat mein Bruder mir drei Dinge gesagt. Erstens, dass ich sämtliche Geschäfte übernehmen soll. Zweitens, dass ich seinen Tod retten soll. Und drittens, Chic Ramon. Ramon hatte als Student in seiner Heimat Nicaragua eine Seminararbeit über Augusto Sandino geschrieben, die in prosandinistische Hände geriet und leider fehlinterpretiert wurde. Das Ergebnis war eine intensive Begegnung seiner rechten Gesichtshälfte mit einer Lötlampe. 3 Monate später wurde seine linke Gesichtshälfte von Kontrarebellen mit Salzsäure behandelt. Ich schicke meinen besten Mann. Und ich werde nicht ruhen, bis der von der CIA gechickte Mörder in seine Grab liegt und die Würmer sich an seine verfaulenden Fleisch labben. Großartig. Unser Mr. Dillon ist ein Hauptgewinn. Sorgen Sie dafür, dass er ausbezahlt wird. Die ganze Summe? $1 Million? Natürlich. Wir brauchen den Mann noch. Waren Sie in der Maschine aus Athen? Nein. Ich bin von Bolivien gekommen. Ein wunderschönes Land. Klaus und der Mann mit dem grotesk entstellten Gesicht hatten beschlossen, sich ein Taxi in die Innenstadt zu teilen, nachdem am JFK wieder einmal Verkehrschaos herrschte. Sind Sie geschäftlich oder zum Vergnügen in New York? Beides. Meine Arbeit macht mir Spaß. Ich bin in der Plastikbranche. Und Sie? Rein geschäftlich. Leider. Die Arbeit macht mir schon lange keinen Spaß mehr. Schon wieder ein Päckchen für diese Arschgeige. Was bin ich denn? Ein scheiß Postfach? Wir geben sie schon her, sie Affe. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ah. Na, wie geht es euch heute, meine Schönen? Bob war bester Laune. Seit einer Woche war seine Rasse 1. Eine Kreuzung von gezackter Raubwanze und Dornenmordwanze, auf die er besonders große Hoffnung setzte, in dem ehemaligen Kaufhausgebäude auf Kakerlakenjagd gewesen. Morgen sollte er Mr. Silverstein das Ergebnis präsentieren. Was zum Teufel macht der Kerl da? Klaus hatte sich mit einem Fernglas in einem Haus gegenüber postiert. Es war ein Kinderspiel gewesen, den Schädlingsvernichter in New York aufzuspüren. Doch ob er wirklich eine Bedrohung war oder bloß ein Trottel, der es nicht schaffte, eine Visa-Card zu bekommen, hatte Klaus noch nicht in Erfahrung gebracht. Na sowas. Der Herr aus Bolivien. Der Mann mit dem entstellten Gesicht tauchte plötzlich vor dem Eingang des Kaufhausgebäudes auf. Plastikbranche, na klar. Es musste Ramon sein. Der Killer, den Miguel Riviera nach New York geschickt hatte. Und jemand, der so hässlich war, musste gut sein. Soll doch er die Sache erledigen. Sobald Dillon das Gebäude verlassen hatte, knackte Ramon das Türschloss. Als er kurz darauf im ersten Stock auftauchte, konnte Klaus sehen, was sich in dem Aktenkoffer befand. Ah, Plastik. Sehr nett. Der bolivianische Killer wollte Dillon ins Jenseits sprengen. Aber waren 6 Blöcke Plastiksprengstoff nicht ein wenig zu viel des Guten? Mach schon. Am nächsten Morgen war der Schädlingsvernichter in dasselbe leerstehende Gebäude gegangen. Sofort hatte Ramon die Eingangstür mit einer schweren Eisenkette versperrt. Aber dann vergingen Minuten. Nichts geschah. Warum zündet er den Sprengstoff nicht? Klaus konnte nicht wissen, was sich in dem Coffeeshop abspielte, in dem Ramon Stellung bezogen hatte. Das ist kein Platz für eine Siesta, Pepe. Hier wird was bestellt, kapiert? Ja. Na los, oder kannst du nicht lesen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Keiner der beiden Killer ahnte, dass Bob das Kaufhausgebäude zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verlassen hatte. Durch den ehemaligen Lieferanteneingang auf der Broadway-Seite. Ich... Mr. Silverstein. Ja. Ich hatte das so verstanden, dass das Gebäude stehen bleiben würde. Aber ich war das... Keine Sorge, Mr. Dillon, der Schuppen ist versichert. Ach so. Außer Bob und Mr. Silverstein schien sich niemand dafür zu interessieren, dass gerade ein 16-stöckiges Gebäude eingestürzt war. Typisch New York. Nachdem Bob in dem Schutt eine Menge Kakerlaken hatte herumflitzen sehen, machte er sich völlig verdattert auf den Weg zur U-Bahn. Das konnte nur bedeuten, Rasse 1 hatte versagt. Ramon registrierte den Mann, der gerade mit einem 16-stöckigen Gebäude in die Luft geflogen war, aus den Augenwinkeln. Was ist denn das für eine Sauerei, du Chili-Fresser? Spuck die Scheibe mit seinem spanischen Omelette voll! Hey, bevor du das nicht sauber gemacht hast, gehst du nirgendwo hin. Bin ich deine Putze? Als Ramon endlich die Verfolgung aufnehmen konnte, mit wildem Blick und gezogener Waffe, rempelte er einen Passant. Passen Sie auf, wo Sie langgehen, mein Freund. Bis zu diesem Moment war Klaus bester Laune gewesen. Alles muss man alleine machen. Er sah, wie Ramon einen Taxifahrer aus seinem Wagen zerrte und losfuhr. Er schien Bob einfach auf dem Bürgersteig überfahren zu wollen. Doch ein zweites Taxi, das gerade hielt, schnitt ihm den Weg ab. Ramon bekam einen Wutanfall wie noch nie in seinem Leben. Er schoss auf den Taxifahrer. Der zog mit einer schnellen und natürlichen Bewegung eine 45er Automatik und erwischte den bolivianischen Killer genau zwischen den Augen. Oh, Scheiße. Bob hatte sich kein einziges Mal umgedreht. Gott, ich hasse diese Stadt. Am nächsten Tag stand in der Zeitung, bolivianischer Killer niedergeschossen. Die offiziellen Stellen machten einen amerikanischen Killer, der als Schädlingsvernichter bekannt war, für den Mord verantwortlich. Ich werde ihm die Leber rausschneiden, sie in Schinken wickeln und meine Soldaten servieren lassen. Miguels Männer warfen sich unbehagliche Blicke zu. Sie mochten Leber nicht besonders. Holt mir die drei aus Sao Paulo. Sie werden diese Undison schlachten. Können Sie keine andere Musik spielen? Zum ersten Mal in seinem Leben senkte sich eine riesige schwarze Wolke der Depression auf Bob nieder. Mary fehlte ihm so, dass er nicht einmal mehr Zahnseide benutzte. Kann ich Ihnen einen Drink spendieren? Warum nicht? Ich heiße Kurt Schickling. Bob Dylan. Ich singe Ihnen aber nichts vor. Sie sind nicht von hier, oder? Nein. Was machen Sie beruflich? Ich töte Ungeziefer. Bitte? Ich bin Schädlingsvernichter. Termiten, Kakerlaken und so. Moment, Sie töten Insekten? Wenn es krault, dann töte ich es. Ein ungewöhnlicher Beruf. Ungewöhnlich? Sie würden nicht glauben, was mir neulich passiert ist. Da taucht so ein feiner Typ aus Frankreich auf, ja. Und noch so ein Kerl von der CIA. Die denken, ich bin ein Profikiller. Können Sie sich das vorstellen? Nein. Die Sache könnte sogar etwas Komisches haben, wenn Mary und Katie mich nicht verlassen hätten. Das Leben ist also ein bisschen hart zurzeit. Ja. Aber ich hoffe, das ändert sich bald. Ich habe einen großen Auftrag von diesem Immobilienkönig bekommen. 4 Gebäude. Das heißt, Jetzt sind es noch drei. Eins ist irgendwie eingestürzt. Klaus war nun ganz sicher. Dieser Mann war keine Bedrohung für seine Karriere. Nun, mein Freund, ich wünsche Ihnen, dass es bald wieder besser läuft. Ja. Auf Wiedersehen. Ausgerechnet heute war Bob mit seinem verrosteten Pinto da. Er wankte hinaus, wollte sich gerade hinter das Steuer schieben, als drei finster aussehende Latinos auftauchten. Ich habe keinen Cent in meiner Brieftasche, also verzieht euch! Heilige Scheiße! Bob hatte sich gerade noch ducken können. Das war ein mysteriöser Anschlag auf sein Leben, kein Raubüberfall. Mary, Katie, ich liebe euch. Drei gedämpfte Plops. Dann endlose Sekunden lang nichts. Als Bob sich wieder hochtraute, sah er einen Mann auf sein Auto zukommen. Mit einer Waffe in der Hand. Bitte, bitte töten Sie mich nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist, aber... Kurt, bist du das? Ich heiße Klaus. Ich bin auch Schädlingsvernichter. Ach so. Habe ich das richtig verstanden? Du bist hierher gekommen, um mich umzubringen, weil du gedacht hast, ich verdränge dich aus dem Geschäft? Und das Haus ist eingestürzt? Weil dich ein bolivianischer Killer in die Luft springen wollte. Gib mir noch mal einen Schluck. Ich bin froh, dass ich dich nicht getötet habe. Ich auch. Weißt du, so etwas wie das vermisse ich in meinem Leben. Mit einem Freund zusammensitzen, den Fluss vorbeifließen sehen. Den East River sieht man eher vorbei sickern. Miguel Riviera war außer sich vor Wut. Wenn er es nicht einmal mehr schaffte, den Mörder seines Bruders umlegen zu lassen, dann würde auch er bald den Knoblauch schälen. Also tat er das Naheliegende. Er gab eine Pressekonferenz. Señoras y señores, meine Damen und Herren, ich will Blut sehen. 10 Millionen Dollars für den, der den Schädlingsvernichter tötet. Schon wenige Minuten nach der CNN-Sendung setzten sich auf jedem Kontinent gemeingefährliche Kerle mit ihrem Reisebüro in Verbindung. Mom, die tun dir nichts. Die versuchen nur abzuhauen. Die sind direkt auf mich zugeflogen. Ich habe gedacht, die greifen mich an. Ach, sicher. Böse, menschenfressende Laubheuschrecken. Was machen wir überhaupt hier draußen? Ich brauche deine Hilfe. Voll geil. Bei was denn so? Naja, erinnerst du dich an die Insekten, die dein Dad auf seinem PC stehen hatte, seine Maskottchen? Du meinst Jimmy, Ringo und Slim? Genau. Was waren das eigentlich für welche? Wieso waren? Tu mir einen Gefallen, beantworte einfach meine Frage. Mit väterlichem Stolz sah Bob zu, wie ein Strom von Wanzenmutanten durch den durchsichtigen Schlauch in den Wandzwischenraum flitzte. Wie gern hätte er Mary davon erzählt, dass er mit Rasse 3 wahre Fressmaschinen erschaffen hatte. Gott, wie er sich danach sehnte, seinen Finger in ihren Bauchnabel zu stecken. Was dagegen, wenn ich mich setze? Ach du Scheiße. Es ist ihr gutes Recht, nervös zu sein nach Rivieras kleiner Pressekonferenz. Darf ich fragen, warum Sie am Fenster sitzen? Hä? Offensive Tarnung, hätte ich mir denken können. Hören Sie, Bob, ich... Moment, jetzt hören Sie mir mal zu, Mr. CIA. Ich habe mit Klaus gesprochen, er hat mir alles erklärt. Sie haben mit ihm gesprochen? Ich weiß, dass Sie mich für einen Killer halten. Ich wollte Ihnen gerade mitteilen, dass er in der Stadt ist. Mit dem Nigerianer Chantal und den anderen haben Sie ja sicher gerechnet. Bitte? Aber Klaus hätte nicht gedacht, dass er bei dem 10-Millionen-Dollar-Rennen mitmacht. Sie können nicht zufällig etwas allgemein verständlicher reden? Ich denke, Klaus ist abgereist. Tun Sie mir einen Gefallen. Versuchen Sie, die Auseinandersetzung auf ein Minimum zu beschränken. Ich bekomme Ärger, wenn alle Top-Mechaniker ausfallen. Was ist das? Eine obskure Warnung vor einem Klempner-Kongress? Klempner? Sie sind wirklich cool, wenn ich das sagen darf. Viel Glück. Hey, ich brauche kein Glück. Ich bin kein Killer. Wieder einmal konnte sich Bob nur wundern. Niemand in dem Coffeeshop hatte auch nur hergesehen. Oh, wie gern würde er endlich diese Stadt verlassen. Aber allein? Ohne Familie? Daddy! Katie? Mary! Hallo, Liebling. Ihr seid wieder da? Wir haben dir was mitgebracht. Goldkäfer. Wunderschön. Um die zu ersetzen, auf die ich getreten bin. Du bist auf sie getreten? Du hast sie eher unter deinem Absatz zerdrückt. Eee. Mary, ich liebe dich so. Ich liebe euch beide. Rührend. Klaus beobachtete die Wiedervereinigung der Familie Dillon durch sein Zielfernrohr. Als er wieder nach seinen Killerkollegen Ausschau hielt, worauf warten die eigentlich? Entdeckte er zwei junge Kerle. Der eine zwängte sich gerade unter das Auto von Bob, während der andere höchst auffällig eine Pistole entsicherte. Auch das noch, Amateure. In diesem Moment kam die Familie Dillon aus dem Coffeeshop und steuerte auf den Pinto zu. Bob, was zum Teufel macht der Kerl unter unserem Wagen? Er schreit. Das höre ich. Und er blutet wie ein Schwein. Sieht nicht gut aus. Steigt ein. Klaus. Ihr seid ja nicht sicher. Das wissen wir. Wir sind in New York. Bob, steigt ein. Sofort. Woher weiß dieser Typ, wie du heißt? Tu einfach, was er sagt. Katie, los. Voll geil. Kriegen wir jetzt ein neues Auto? Was zum Teufel ist hier los? Sag mir, wo ich lang muss. Was ist mit unserem Auto passiert? Hier links. In dieser Stadt gibt's eine Menge Leute, die Bob umbringen wollen. Von was redet dieser Mensch? Wo hat er fahren gelernt? Nächste rechts. Ich dachte, du bist nach Hause geflogen. Bin ich auch. Aber dann habe ich von Miguels Auftrag gehört. Miguel? Du hast endlich einen Auftrag? Heißt das, du bist zurückgekommen, um mich zu beschützen? Nein, um dich zu töten. Was? Bob? Wow, das ist ja oberkrass. Keine Angst, ich hab's mir anders überlegt. Bob, du erklärst mir jetzt sofort, was hier los ist. $10 Millionen? Wow, jemand bezahlt $10 Millionen, damit man Dad umbringt? Ich war drauf und dran, es kostenlos zu machen. Diese Belohnung wird die besten Spieler der Welt anlocken. Er meint Killer. Klar. Wir werden es wahrscheinlich mit dem Nigerianer zu tun bekommen. Ein Perfektionist, der nichts dem Zufall überlässt. Er benutzt Kugeln mit Zyankali-Spitzen. Zyankali? Und mit dem Cowboy. Geld bedeutet ihm alles. Er tötet auch für $1 und markiert seine Opfer mit Tabakspeichel. Wie ätzend. Und dann ist da noch Chantal aus Marseille. Ich glaube, sie ist derzeit auf Platz 4. Ich habe sie schon mit Lippenstift töten sehen. Ja. Sie ist wie eine Leopardin. Großartig und furchterregend. Oh, voll geil. Sie hinterlässt weiße Schokoladentrüffel im Mund ihres Opfers. In Madrid hat sie mal 2 Tage damit zugebracht, ein vollkommenes Exemplar zu finden. Woher weißt du das denn? Ist doch klar. Ich war mit ihr zusammen. Verdammt nochmal, es ist nicht so, dass ich hier irgendwas erfinde. Verzeihung. Ein Stück geradeaus und dann sind wir da. In dieser Gegend soll der Flughafen sein? Flughafen? Habe ich da was verpasst? Wohin fliegen wir denn? Ich überprüfe nur schnell 2 Gebäude und dann können wir meinetwegen zum Flughafen. Du bist übergeschnappt. Seid ihr wahnsinnig? Man fährt doch nicht einfach zum Flughafen und hüpft ohne Gepäck ins Flugzeug. Bob, ohne meinen Anhänger gehe ich nirgends hin. Komm nicht in Frage, das ist viel zu gefährlich. Hör mal, Klaus, wir würden wirklich gerne noch vorher zu Hause vorbei und... Ja. Was ist? Der Nigerianer. Wo? In dem Taxi schräg vor uns. Er hat uns gesehen. Mary, los, fahren Sie. Wenn Sie das sagen. Und ich? Bob, kommen Sie mit, wir lenken ihn ab. Gut. Wir treffen uns in 2 Stunden. Wo am besten? Bei der Rennbahn. Mary? Ich weiß, wo das ist. Und fahren Sie auf keinen Fall nach Hause. Ich hole Ihren verdammten Anhänger. Beeil dich. Das ist verrückt, was wir tun. Wir haben ihn doch abgehängt. Den Nigerianer wird man nie los. Und? Gleich. Hier teste ich meine Rasse 2. Du schraubst die Deckenverkleidung auf. Jetzt. Du heilige Scheiße. Was ist los? Ich bin so ein Idiot. Seine Hybriden waren offensichtlich zu liebestoll gewesen, um zu töten. Das Ergebnis war eine Insektenorgie. Eine 10 cm dicke, schwarze Matte aus Kakerlaken und Mordmanns. Der fast 2 Meter große Nigerianer kam durch ein Fenster gehechtet, warf dabei Klaus um und entwaffnete ihn. In Sekundenschnelle sprintete er zu Bob und presste ihm die Pistole auf die Brust. Lass die Hände ruhig oben. Mein Freund, du lässt nach. Warum beschützt du diesen Mann? Das spielt keine Rolle. Dann muss ich euch beide töten. Ich finde, du könntest es ihm ruhig sagen, Klaus. Der Nigerianer war so überrascht, dass er sich tatsächlich kurz ablenken ließ. In dem Augenblick ließ Bob die Deckenplatte fallen. Tausende von Kakerlaken und Rasse-2-Hybriden ergossen sich über den Killer. Das war brillant. Von wegen brillant. Ich bin ein Versager. Ich fürchte, er ist schon wieder hinter uns. Wir sind unbewaffnet. Unbewaffnet in New York. Bobs Synapsen zündeten wie wild. Und dann traf ihn ein Gedanke, als hätte er eine feuchte Gabel in einen Toaster gerammt. Los, hier lang! Sie rannten in das Restaurant Bella Ferrara, am verdutzten Chefkellner vorbei und hinten wieder hinaus. Einen Augenblick später raste auch schon der Nigerianer mit gezogener Waffe durch das Lokal. Was zum Teufel machen wir da? Vertrau mir, wir müssen da rein! Im Angelo war die Luft schwer von geschmortem Kalb mit schwarzen Oliven. Klaus fiel auf, dass die Gäste hier irgendwie merkwürdig aussahen, fast wie Statisten aus einem Film. Als der Nigerianer hinter ihnen in das Lokal stürzte, brüllte jemand: Ragazzi! Und schon lag sein Kopf in einem Teller Fegato alla Siciliana. Hören Sie. Ich habe den guten alten Bob seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie mich in seine Wohnung lassen könnten. Die Arschgeige schuldet mir Geld. Ah, wie viel denn? $600. Wie wär's, wenn ich Ihnen 300 gebe? Ich bin doch kein scheiß Autohändler. 350 und Sie haben den Schlüssel. Da sind noch 2 Päckchen für diese Arschgeige. Die können Sie gleich mitnehmen. Mein Leben ist zu Ende. Bob hatte darauf bestanden, zu dem Lagerhaus zu fahren, in dem er seine Rasse-3-Hybriden testete. Aber auch sie waren ein Reinfall. In ihrer Gier hatten sie sich vor allem gegenseitig gefressen. Dem nächsten Killer werfe ich mich vor die Füße. Mary und Katie haben es nicht verdient, einen Versager am Hals zu haben. Mary wäre nicht zurückgekommen, wenn sie so denken würde. Du hast gut reden, Mr. Weltbester Profikiller. Ich möchte einmal mit etwas eigenem Erfolg haben. Wo ist eigentlich dein Geld? Hä? Das Geld, das du als Killer verdient hast. Brett hat etwas von einem UPS-Päckchen gesagt. Brett? Ja, unser Vermieter. Natürlich mein Geld. Wie viel steht mir denn zu? Kommt drauf an. Hast du verhandelt? Wieso verhandelt? Ich wusste doch gar nicht, worum es ging. 1 Million wollte die CIA für Riviera zahlen, oder? Mein Gott, Klaus! Ich bin reich! Wo wohnt dieser Brett? Bei uns gegenüber. Vor Bobs Haus stand die Limousine, die Klaus gemietet hatte. Darin saß Katie und hörte brüllend laut Musik. Mary war vor etwa einer Stunde ins Haus gegangen. Macht deine Frau immer das Gegenteil von dem, was man ihr sagt? Wer ist der Kerl mit dem Hut? Der Cowboy. Entspann dich. Er wird ihr nichts tun, bevor du nicht tot bist. Mary saß mit gefesselten Händen vor dem laufenden Fernseher. Auf dem Couchtisch lagen ungeöffnet die 2 Päckchen von UPS. Der Cowboy ging im Zimmer auf und ab, blieb aber grinsend stehen, als eine Meldung über einen Toten kam, den die CIA als schwedischen Profikiller identifizierte. Der Killer hatte sich als letzte Tat seines Lebens in die Bronx verirrt. Wer ist da? Queens Cable Vision. Hilfe, ich bin hier irgendwo. Haben wir schon. Wir bieten Ihnen kostenlos 1 Monat HBO. Wir haben kein Interesse. Wie wär's, wenn ich Ihnen einen 2. Anschluss kostenlos dazugebe? Verpiss dich, kein Interesse, hab ich gesagt. Möchten Sie vielleicht ein T-Shirt von Discovery Channel? Nein, möchte ich nicht, du kleiner Scheißer. Verschwinde von meinem Grundstück, bevor ich meinen Hund auf dich hetze. Und wie wär's mit einem Eiseitsposter für die Kleinen? Hör zu, du blödes Arschloch. Ich hab gesagt... Die Kugel bohrte ein großes Loch in das kleine Gehirn des Cowboys. Er hätte das T-Shirt nehmen sollen. Gott verdammt, was war das denn? Wenn dieser Schlappschwanz mit seinem Cowboy-Freund Feuerwerkskörper abschießt, dann hetze ich ihm die Bullen auf den Arsch. So, hörst du mir überhaupt zu? Ich ruf die Cops! Das ganze Geld gehört jetzt uns. Ja, mein Liebling, wir sind jetzt reich. Hoffentlich lebt ihr lange genug, um es auszugeben. Mary, geh schon zum Auto. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Was machst du da? Da bist du verrückt, wir müssen hier weg. Meine Rasse 4 Hybriden lasse ich nicht hier. Ich bin todsicher, dass sie nicht versagt hätten. Glaubst du, meine lieben Kollegen warten, bis du gepackt hast? Hier bin ich schon, mon chéri. Och, die hübschen Ende. Chantal, du kommst spät. Ich bin aufgehalten worden. Auf der Suche nach Schokoladentrüffel hatte der Taxifahrer sie zu einem Laden gefahren, in dem es Hundekuchen gab. Ich kann leider nicht mit dir plaudern, Klaus. In diesem Moment entschloss sich Bob zu einer Verzweiflungstat. Er griff den nächstbesten Gegenstand. Es war einer seiner altmodischen Sprühflakons, in dem sich Kakerlakenessenz befand, und richtete ihn auf Chantal. Was soll das werden? Tod durch Chanel Numero 5. Dummer Mensch. Lass ihn leben. Er ist keiner von uns. C'est la vie. Ihr. Fang. Was ist das? Ein Maßriegel? Keine Schokoladentrüffel heute? Inzwischen waren die ungefähr 600 Killerwanzen der Rasse 4, die 2 Tage nicht gefüttert worden waren, außer Rand und Band. Dank der Kakerlakenessenz war Chantal für sie zu einem riesen Leckerbissen mit Wonderbra geworden. Ich hab was für Sie. Wollen Sie mir Ihre Käfersammlung zeigen? Bob brauchte dem Insektarium nur einen kleinen Schubs zu geben. Endlich befreit griffen die Killerwanzen sofort an. Sie stürzten sich auf Chantals Schlagader, injizierten ihren toxischen Speichel in das weiche Gewebe ihrer Augen, fielen über ihre nackten Hände und Unterarme hin. Die Sintflut von Enzymen und Proteinen bewirkte, dass der Körper der französischen Schönheit vollkommen steif wurde. Wie eine wanzenbedeckte Statue stand sie da, bis sie plötzlich umfiel. Verflucht! Wo bleiben die Cops? Runter! Das war brillant. Ein bisschen makaber, aber brillant. Okay, ihr könnt jetzt rauskommen. Wieso verkaufen wir hier eigentlich keine Eintrittskarten? Freut mich, dass Sie noch am Leben sind, Mr. Dillon. Der schon wieder. Klaus, Ich habe Insekten übrigens immer gemocht. Herr Kammerjäger, das sind Sie doch in Wahrheit. Ein stinknormaler Kammerjäger. Das habe ich doch immer gesagt. Tja, tut mir leid, aber 10 Millionen Dollar sind eine Menge Geld. Was haben Sie vor, Wolf? Ich werde jetzt diesen Sprengsatz aktivieren und das Zielwerk anstellen. Dann bleiben noch 4 Minuten bis zum großen Finale. Ihr werdet der armen Chantal Gesellschaft leisten. Und ich... Und er ließ das Gewehr fallen, weil nämlich just in diesem Augenblick sein Herz blockierte wie ein Motor ohne Öl. Als das Gewehr auf dem Boden aufschlug, löste sich ein Schuss. Himmelarsch, jetzt reicht's! Jetzt kümmere ich mich selbst drum. Bob, du bist mir unheimlich. Ich schwöre, ich habe nichts damit zu tun. Vielleicht ein anaphylaktischer Schock. Vielleicht wegen der Kakerlakenessenz. Bob. Es gibt Leute, weißt du, die sind allergisch gegen... Ja? In nicht mal 3 Minuten fliegt dein Haus in die Luft. Lässt sich das Ding denn nicht abstellen? Nein. Also los, verschwinde. Und du? Ich habe mein Leben vergeudet und jetzt möchte ich es beenden. Ich gehe nicht ohne dich. Du hast eine Familie. Ich habe nichts, wofür es sich zu leben lohnt. Dann teilen wir sie uns eben. Komm, reiß dich zusammen. Nein, ich bleibe hier. Na gut, dann bleibe ich auch. Bob Dylan, du Arschgeige! Mach diese gottverdammte Tür auf! Ich warne dich! Brad holte aus und... We'll be right back. wirklich. Rosa. Ein Kombi. Mit einer rosaroten Mordwanze aus Plastik oben drauf. Könnt ihr bitte mit eurem Getuschel aufhören? Oh, Entschuldigung. Außerdem bin ich nicht taub. Dein Geburtstag. Wir haben so eine tolle Idee. Klaus, wolltest du es nicht mal mit einer Kontaktanzeige versuchen? Was soll ich denn schreiben? Ehemaliger Profikiller sucht Frau fürs Leben? Also zwingen können wir Klaus nicht. Dann bestehe ich auf ein breiteres Bett, wenn wir hier zu dritt weiter... Dad, ich habe eine Totenkopfschabe gefunden. Was? Eine Totenkopfschabe? Das kann doch gar nicht sein. Die leben doch in Südamerika. Ich komme. Mensch, sei vorsichtig. Vielleicht steckt Miguel dahinter. Der Kammerjäger von Bill Fitzhugh aus dem Amerikanischen von Matthias Müller. Es sprachen Bob Dylan, Jens Wawritschek, Klaus, Falk Rockstroh, Mary, Bibiana Beglau, Erzähler Friedhelm Ptock. In weiteren Rollen Tonio Arango, Gerd Baltus, Heidrun Bartholomäus, Joachim Gliese, Georges Claes, Nico Holonitsch, Marc Hosemann, Stefan Kaminski, Susanne Kaps, Udo Kroschwald, Thorsten Michaelis, Thomas Petru, Nadia Schulz-Berlinghoff, Helmut Stange, Sabine Tambrea. Ton Bernd Friebel und Hermann Leppich. Regieassistenz Roman Neumann. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Kultur 2007.